Hadith Nummer 11. Abu Musa sagte, einige Leute sagten, O Gesandter Allahs, wer lebt den Islam am besten? Er antwortete, derjenige, vor dessen Zunge und Hand die Muslime sicher sind.